irdischen Gewalt. Unselige Geschäftigkeit verziert den himmlischen Anflug der Macht. Wird nie der liebe geheimes Opfer ewig brennen, zugemessen ward im Lichte seine Zeit und im Wachen. Aber zeitlos ist der Nacht Herrschaft, ewig ist die Dauer des Schlafs.